Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das zweite Ich. Erster Teil. Meine neue Klientin wollte mich unbedingt an der Sonne treffen, da diese frühlingshaft auf die Erde strahlte und gar manches Herz vor Freude hüpfen ließ. Mir war es eindeutig zu hell. Gut getarnt setzte ich mich ans Seeufer und schaute den Schwänen zu. Wenig später setzte sich eine Frau zu mir, deren langer, schlanker Hals schwanenhaft schön war. Ich möchte, dass Sie nach meinem Vater suchen. Hier? Mitten unter Schwänen und Enten. Ich ertrage im Moment keine Räume, ich fühle mich eingeengt. Manchmal bekomme ich Atemnot in meiner Wohnung. Eigentlich bin ich für die Wildnis geboren. Leider habe ich panische Angst vor Insekten. Ich persönlich fürchte mich nur vor Klienten, die panische Angst davor haben, Privatdetektive ausreichend zu entlöhnen. Und was ist, wenn Sie meinen Vater nicht finden? Was ist, wenn der Zahnarzt nicht bohrt? Sehen Sie, Frau Lascher, ich könnte meine Tage damit verbringen, den Schwänen zuzuschauen. Doch stattdessen suche ich nach Vätern, Ehemännern und anderen Schurken. Ich tue, was ich kann. Das ist vielleicht nicht viel, aber immer noch mehr, als Sie tun könnten. Ich habe keine Zeit, nach meinem Vater zu suchen. Er ist psychisch krank, müssen Sie wissen. Das kommt in den besten Familien vor. Ist er aus einem Heim getürmt? Nein, er ist nur ambulant in Behandlung. Er war zusammen mit der Paartherapeutin Ursula Muckli in Mailand. Eine Paartherapeutin? Leidet Ihre Mutter mit? Nein, aber mein Vater hat sozusagen einen Paarkonflikt. Aber das kann Ihnen Frau Muckli sicherlich besser erklären. Sie musste vorzeitig aus Mailand abreisen. Mein Vater hätte vor 2 Tagen zurückreisen sollen, doch er hat sich bis heute nicht bei mir gemeldet. Und das tut er sonst immer. Sie überreichte mir einen Umschlag mit Fotos und Adresse. Ich fand auch ein paar Banknoten säuberlich in einen kleineren Umschlag gesteckt. Frau Lascher hatte Stil und ich hatte wieder etwas Kleingeld. 100er verschwand in der Kasse eines Händlers, der mir dafür einen Jack Daniels Single Barrel überließ. 2 Stunden später stand ich in der Praxis von Frau Muckli, die gerade dabei war, ein Paar zu therapieren. So, und jetzt noch ein kleines Assoziationsspiel. Wir werden lernen, wie gut ein Paar assoziiert und wo es Differenzen gibt. Ich nenne ein Wort und Sie werden ganz spontan je eine Assoziation dazu formulieren. Schneesturm. Kuscheln. Saukälte. Strand. Leidenschaft. Sauhitze. Mr. Bean. Schaff. Ich. Saublöd. Alle finden Mr. Bean lustig, nur du nicht. Ich lache auf einem höheren Niveau. Dass ich nicht lache. Du lachst nur auf Kosten anderer, so ist es. Na und, auf Kosten anderer zu lachen ist billiger. Du wirfst mir doch immer vor, dass ich mein Geld zum Fenster hinausschmeiße. Er schenkt seinen Mitarbeiterinnen ständig Kleider und Blumen. Mir schenkt er nicht einmal seine Aufmerksamkeit. Blödsinn, ich schaue dich mehrmals täglich an. Weshalb siehst du dann nicht, dass es mir elend geht und ich von Tag zu Tag um Jahre älter werde? Jetzt übertreibt sie wieder. Kein Mensch wird so alt, wie du dich manchmal fühlst. Wunderbar. Ich glaube, wir sind heute wieder sehr viel weitergekommen. Die Stunde ist vorüber. Streiten können wir uns auch zu Hause. Aber zu Hause ist niemand, der Ihnen sagt, dass das ganz normal ist. Normal soll das sein? Er erniedrigt mich, er macht mich fertig. Darüber werden wir nächste Woche reden. Jetzt aber ist dieser Herr an der Reihe. Setzen Sie sich, Herr Maloney. Ist es normal, dass Gäste bei den Therapiestunden zugelassen sind? Mich tarnt das an, irgendwie. Dann sollten wir jetzt vielleicht nach Hause fahren. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass Sex keine gute Therapie ist. Das stimmt, wir streiten uns auch im Bett. Aber irgendwie ist es da anders. Das geht niemand etwas an, komm schon. Nein, ich werde in ein Hotel ziehen. Ich brauche Distanz. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Gut, und jetzt zu Ihnen, Herr Maloney. Das seltsame Paar verließ die Praxis und Frau Muckli setzte sich auf den Rand ihres Schreibtisches. Sie zeigte dabei mehr Bein, als nötig gewesen wäre. Ich lächelte und stellte mir kleine, schreiende Mucklis vor. Es half, die Beine von Frau Muckli verloren etwas an Glanz. Ich mache mir keine Sorgen um Herrn Lascher. Er hat zwar erhebliche psychische Probleme, aber wer hat die nicht? Ich zum Beispiel mag zerknitterte Männer wie Sie. Möchten Sie mich zu einem Drink einladen? Später vielleicht. Weshalb sucht Herr Lascher Hilfe bei einer Paartherapeutin? Herr Lascher lebt mit einem zweiten Ich. Es heißt Friedrich. Und die beiden waren bis vor einigen Jahren gute Freunde. Zuletzt aber ist Friedrich immer dominanter geworden. Friedrich möchte, dass Herr Lascher ein neues, aufregenderes Leben beginnt. Herr Lascher aber ist mit seinem Leben ganz zufrieden. Weshalb reisten Sie mit Herrn Lascher nach Mailand? Ich erwähnte bereits, dass ich zerknitterte Männer mag. Sie sind seine Therapeutin. So ist es. Deshalb reiste ich vorzeitig wieder ab, weil ich spürte, dass sich zwischen Herrn Lascher und mir etwas anbahnte. Genauer gesagt, Friedrich war es, der das Abenteuer suchte. Friedrich ist arrogant, hochnäsig und ekelhaft. Und er ist mächtig. Er kann meine Erinnerungen löschen. Wenn Friedrich das Zepter übernimmt, weiß ich nachher nicht mehr, was ich getan habe. Vielleicht sollten Sie Friedrich weniger feindselig gegenüberstehen. Ihn akzeptieren als eine andere Seite Ihres Ichs. Nicht als zweites fremdes Ich. Ich will diesen Friedrich nicht akzeptieren. Er mischt sich in mein Leben ein. Er zerstört alles. Er wartet nur darauf, aus meinem Leben ein Chaos zu machen. Ich könnte Sie hypnotisieren und mit Friedrich sprechen. Nein, das geht nicht. Er wird Sie bezirzen, Sie schwach machen. Er kann das. Er ist ein Charmeur, ein Draufgänger. Ich hasse ihn. Ich hasse alle Friedrichs dieser Welt. Geben Sie mir Medikamente, um Friedrich zu betäuben. Herr Lascher hatte in der Therapie mehrfach erwähnt, dass dieser Friedrich nach Italien wolle. Deshalb hielt ich es für angebracht, einige Tage nach Italien zu reisen, um zu sehen, welche Auswirkungen dies auf Herrn Laschers Psyche hat. Und zu was für einem Schluss sind Sie gekommen? Wie ich schon sagte, mir wurde alles zu vertraut, zu privat. Ich erhielt einen Notruf eines Paares und nutzte dies, mich von Herrn Lascher vorzeitig zu verabschieden. Und seither haben Sie nichts mehr von Herrn Lascher gehört? Nein, aber ich glaube nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist. Wahrscheinlich hat sich Friedrich durchgesetzt und genießt jetzt das deutsche Farniente. Aber länger als eine Woche haben diese Machtübernahmen von Friedrich nie gedauert. Herr Lascher wacht jeweils auf und kann sich nicht mehr erinnern, wo er die vergangenen Tage verbracht hat. So wird es auch diesmal sein. Frau Muckli offerierte mir erneut einen Blick auf ihre Beine. Doch wie in jeder guten Liebesszene klingelte das Telefon. Frau Muckli errötete und flötete den Hörer. Ich ging zurück in mein Büro und legte mich unter meinen Schreibtisch. Um die Mittagszeit des nächsten Tages wurde ich durch mein Handy geweckt. Meine Klientin klang aufgeregt und japste nach Luft. Ich landete in einer mit antiken Möbeln vollgepferchten Wohnung. Auf einem schweren Holzbett schnarchte ein Mann. Ich wollte nur nach den Pflanzen schauen. Gestern war er noch nicht hier. Ist das Ihr Vater? Er sieht schrecklich aus. Was ist bloß mit ihm geschehen? Dem Geruch nach hat er in einem Stall übernachtet und sich danach mit Grappa übergossen. Sehen Sie die Flecken auf seinem Hemd? Das ist Blut, oder? Könnte sein. Ist er verletzt? Nein, ich glaube nicht. Er hat auch Blutspuren unter seinen Fingernägeln. Ich möchte nicht die Tochter eines Mörders sein. Im Moment sind Sie nur die Tochter eines Schnarchers. Aber das Blut! Mein Vater ist geisteskrank, schon seit vielen Jahren. Alle sagten, er sei harmlos. Und jetzt... Entsetzlich. Ich darf gar nicht daran denken. Sie tat es trotzdem und ich schaute mir Herrn Lascher etwas genauer an. Nicht nur das Hemd, auch die Hose wies eindeutig Blutspuren auf. In seine Jackentasche fand ich ein Ticket Mailand-Zürich in der ersten Klasse und eine Menge Lira-Scheine. Meine Klientin öffnete das Fenster und atmete tief durch, ehe sie, kreideweiß, auf die Toilette rannte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das zweite Ich. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das zweite Ich. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Lascher macht sich Sorgen um ihren Vater, der von einer Reise nach Mailand nicht zurückgekehrt ist. Da ihr Vater psychische Probleme hat, befürchtet sie das Schlimmste. Meloni trifft Herrn Laschas Therapeutin, die auf Paartherapie spezialisiert ist und Laschas Probleme mit seinem zweiten Ich zu therapieren versuchte. Noch ehe sich Meloni auf die Suche nach dem Verschwundenen machen kann, taucht er bereits wieder auf, in seiner Wohnung mit blutverschmierten Kleidern. Es dauerte eine gute Stunde, bis Herr Lascher ansprechbar war. Seine Tochter braute Kaffee auf und ließ ein Bad ein. Ich schaute mich in der Wohnung um. Jedes einzelne Möbelstück machte einen teureren Eindruck als mein gesamtes Mobiliar zusammen. Ich fand nirgends ein mit Blut besudeltes Messer und überbrachte die freudige Botschaft flüsternd meiner Klientin. Diese blickte skeptisch zu mir. Ich glaube auch nicht, dass er hier in der Wohnung jemanden getötet hat. Was ist los? Wer ist dieser Mann? Hast du ihn kommen lassen? Ist er Psychiater? Oder dein neuer Freund? Herr Maloney ist Privatdetektiv. Tatsächlich? Ein Zuhälter wäre mir sympathischer. Privatdetektive sind Parasiten. Überall, wo es stinkt, findet man sie. Deshalb bin ich bei Ihnen gelandet. Ich werde gleich duschen. Danach können Sie gehen. Und was ist mit dir, Silvia? Möchtest du deinen armen, kranken Vater entmündigen? Ich möchte wissen, woher das Blut auf deinen Kleidern stammt. Blut? Keine Ahnung. Ich lag im Bett. Vielleicht hatte ich Nasenbluten. Ihr Bett ist sauber. Sie legten sich hin, als das Blut schon trocken war. Wunderbar. Wenn Sie so genau wissen, was ich getan habe, können Sie mir sicherlich auch sagen, wo ich meine Brille verlegt habe. Wir haben nach dir gesucht. Wieso hast du dich nicht bei mir gemeldet? Ich erinnere mich, in Mailand in den Zug gestiegen zu sein. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Sie haben getrunken und sich mit Blut bekleckert. Ich trinke nicht. Du lügst. Ich lüge nicht. Friedrich trinkt. Ich jedoch nicht. Meine Tochter hat Ihnen sicherlich schon erzählt, wer Friedrich ist. Dann hat Friedrich in den vergangenen Tagen das Kommando in Ihrem Kopf übernommen. Und einen Mord begangen? Ach was. Friedrich ist ekelhaft, aber nicht gefährlich. Und jetzt habe ich ihn wieder unter Kontrolle. Seltsam. Was ist seltsam? Diese Streichhölzer und die Zigaretten gehören mir nicht. Da ist Lippenstift auf der Packung. Ein Kussmund. Was schaust du mich so an? Ich bin Single. Ich darf mir jederzeit einen Kussmund auf eine Zigarettenschachtel machen lassen. Blauer Drache steht auf den Streichhölzern. Das ist eine Bar in der Innenstadt. Du bleibst heute in der Wohnung, Vater. Herr Maloney wird herausfinden, wo du in den vergangenen Tagen warst und vor allem, was du alles gemacht hast. Das ist nett gedacht, aber es interessiert mich nicht. Aber möglicherweise interessiert sich die Polizei dafür. Genau. Wenn es soweit ist, werde ich dir einen guten Anwalt besorgen. Und mir auch einen, damit ich eine Namensänderung beantragen kann. Kann ich jetzt duschen und Kaffee trinken? Meine Klientin nickte und ich verließ die beiden. 4 Stunden später aß ich einen Cheeseburger mit Pommes und einen Salat, der nach Metall schmeckte. Der Blaue Drachen war eine gemütliche kleine Bar ohne Pianisten und andere Nervensägen. Der Whisky schmeckte nicht übel und die Beine von Frau Muckli sahen auch im schummrigen Licht verführerisch aus. Ich bin oft hier, aus beruflichen Gründen. Ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, dass Paare oft nur in eine Bar gehen, wenn sie Beziehungsprobleme haben. Ich habe immer Visitenkarten dabei. Viele meiner Klienten habe ich in Bars kennengelernt. Auch Herrn Lascher? Nein, er kam direkt zu mir. Was aber treibt Sie in diese Bar? Möchten Sie mich bedrängen? Später vielleicht. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich neben Ihnen auch noch andere Männer in mein Bett lasse. Früher suchte ich nach dem Richtigen. Heute weiß ich, dass es den Richtigen nicht gibt, aber viele, die mich darüber hinwegtrösten können. Und Sie, trösten Sie auch gern? Nur Witwen und Waisen. Waren Sie gestern Nacht auch hier in dieser Bar? Nein, gestern schaute ich mir im Fernsehen Dr. Zhivago an. Da-di-da-da. Ja, und in den Werbepausen trank ich erstklassigen australischen Rotwein. Die vielen Werbepausen führten dazu, dass ich schon bald ziemlich betrunken war. Heute aber fühle ich mich prächtig. Ihre Lippen näherten sich bedrohlich meinen Lippen. Ehe es jedoch zu einer Berührung kommen konnte, klingelte das Telefon. Diesmal war es mein Handy. Und die Stimme, die ich im Hintergrund vernahm, ließ jede Leidenschaft im Keime ersticken. Eine halbe Stunde später stand ich in einem kleinen, schäbigen Hotelzimmer. Diese Frau hier bestand darauf, Sie anzurufen und hierher zu holen, Maloney. Ich habe ihr gesagt, dass das nichts bringt, aber schließlich ist es ihr Geld und nicht meines. Ich habe in der Jackentasche meines Vaters einen Zimmerschlüssel gefunden, der zu diesem Hotel hier gehört. Da sich mein Vater nicht daran erinnern konnte, ein Hotelzimmer gemietet zu haben, kam ich hierher und schaute nach dem Rechten. Und fanden diesen Polizisten, der gerade dabei war, seine Frau mit einer mobilen Parkuhr zu betrügen. Angesichts des Todes sollte man keine solchen Scherze machen, Maloney. Das ist pietätlos. Noch macht meine Klientin einen gesunden Eindruck. Die Leiche liegt unter dem Laken. Was denn? Keine Parkuhr. Üble Sache, Maloney. Die Frau ist seit mindestens 12 Stunden tot. Mehrere Messerstiche im Brustbereich. Wir können davon ausgehen, dass sich die Frau die Stiche nicht selbst zugefügt hat. Es ist schrecklich. Die Frau lag da, als würde sie schlafen. Sehen Sie das Blut auf dem Laken? Ich darf gar nicht daran denken, was in diesem Hotelzimmer gestern Nacht geschehen ist. Der Polizist hob das Laken an. Die Gesichtszüge der toten Frau waren entspannt. Jemand hatte ihr die Augenlider geschlossen. Obwohl die Haare der Frau anders aussahen, als ich sie in Erinnerung hatte, erkannte ich sie. Es war die Frau, die zusammen mit ihrem Mann bei Frau Muckli eine Paartherapie machte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das zweite Ich, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das zweite Ich, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Als ihr Vater nicht von einer Italienreise zurückkehrt, macht sich Frau Lascher Sorgen, denn ihr Vater ist psychisch krank. Maloney erfährt, dass sich Lascher in einer Paartherapie befindet, weil sein zweites Ich gegen ihn rebelliert und sein Leben umkrempeln möchte. Schon bald taucht der Vater von Frau Lascher wieder auf, mit blutverschmierten Kleidern. Er kann sich dies nicht erklären und weist Erinnerungslücken auf. Ein Zimmerschlüssel, der in seiner Jackentasche steckt, führt zu einem Hotelzimmer, in dem die Leiche einer Frau liegt. Meine Klientin hielt sich tapfer, machte aber keinen Hehl daraus, dass sie ihren Vater des Mordes verdächtigte. Der Polizist hörte sich alles aufmerksam an, kam dann aber zu ganz und gar absonderlichen Schlussfolgerungen. Das ist typisch für einen Laien, Maloney. Die Frau hat am Hemd ihres Vaters Blut entdeckt. Zudem fand sie den Zimmerschlüssel in der Jackentasche ihres Vaters. Da ist es ganz natürlich, dass sie ihren Vater für den Mörder hält. Ein Profi erkennt am Tatort sofort Ungereimtheiten. So zum Beispiel diese Brille hier. Das ist die Brille meines Vaters. Sehen Sie, und genau das ist ungewöhnlich. Mörder lassen am Tatort alles Mögliche zurück, aber Brillen werden statistisch gesehen nur ganz selten neben Leichen liegen gelassen. Etwa gleich selten wie Rasierapparate und Mikrowellengeräte. Mein Vater ist verrückt. Verrückte gehorchen ihrer eigenen Logik. Das kann man doch überall nachlesen. Das müssen Sie nicht nachlesen. Es genügt, einen Tag lang der Polizei bei der Arbeit zuzuschauen. Statistisch gesehen werden in Hotelzimmern wenig Morde begangen. Und wenn, dann aus Liebe, Lust oder einem Irrtum. Was denn für ein Irrtum? New Mexico, 1978. Jack Wilson vermutet, dass seine Frau ihn mit einem anderen Mann in einem Hotelzimmer betrügt. Er hört ein Gespräch seiner Frau ab, notiert sich aber das falsche Hotel und die falsche Zimmernummer. Als er bewaffnet in dieses falsche Zimmer stürmt, sieht er seinen Chef, der sich zusammen mit einer Minderjährigen vergnügt. Der Chef erschießt Jack Wilson kurzerhand, lässt sich scheiden und heiratet später die Witwe Jack Wilsons, die er an dessen Beerdigung kennenlernte. Und was hat das mit dem Mord an dieser Frau hier zu tun? Wir müssen die Möglichkeit berücksichtigen, dass diese Frau Strehler ihren Chef beim Liebesspiel mit einer Minderjährigen ertappte und der Chef Frau Strehler erschoss. Möglicherweise ist er bereits dabei, sich in Herrn Strehler zu verlieben. Was meinen Sie, Maloli? Ich gähnte resigniert und begleitete Frau Lascher zur Wohnung ihres Vaters. Dieser saß an einem Sekretär und mischte Spielkarten. Du legst seelenruhig Karten, während in einem Hotelzimmer eine Frau liegt, die du ermordet hast. Ich kann mich an nichts erinnern. An keine Frau und an keinen Mord. Friedrich hat sich in meinem Kopf eingenistet. Er gehört nicht dahin. Eine verirrte Seele, die mich um den Verstand bringt. Seit Friedrich bei mir ist, geht keine Patience mehr auf. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihr Erinnerungsvermögen wieder zu erwecken. Vielleicht sollten wir sie hypnotisieren oder mit Whisky abfüllen. Ich trinke nicht. Aber Friedrich trinkt. Haben Sie Alkoholisches im Haus? Da bin ich strikt dagegen. Alkohol sollte nicht dazu verwendet werden, Probleme zu lösen. Alkohol zerstört den Organismus und das Gehirn und das soziale Umfeld. Haben Sie einen besseren Vorschlag? Allerdings. Aua! Alkohol ist weniger schmerzhaft. Eine Ohrfeige hat noch niemandem geschadet. Jetzt erinnere ich mich. Sehen Sie? Es wirkt. Woran erinnern Sie sich an Ihre traurige Kindheit? Sie hat mich geküsst. Wer hat dich geküsst? Die tote Frau? Tote Frauen küssen nicht. Wäre ein guter Filmtitel. Es ist so warm. Die Sonne scheint. Spinnst du jetzt endgültig? Nein. Ich erinnere mich bloß. Ach, Friedrich, du bist so charmant, so verführerisch. Und du hast die grazilsten Beine Europas, von Asien ganz zu schweigen. Eine Nacht mit dir wäre mir 5 Sterne wert. Ein Grand Hotel, das wäre toll. Aber ich bin deine Therapeutin, Friedrich. Ach was, du bist meine Geliebte. Du brauchst bloß über deinen Schatten zu springen. Mit ein wenig Anlauf müsste das zu schaffen sein. Du hast mit Frau Muckli geschlafen? Das war Friedrich. Ich erinnere mich an keine Details. Wir müssen weiter in ihr Gedächtnis vordringen. Soll ich ihn noch einmal ohrfeigen? Nicht übel, die Kleine. Ein bisschen spröde, aber ganz gut gebaut. Vater, wie sprichst du mit mir? Hast noch nie einen richtigen Mann gehabt, Kleine? Ich glaube, Friedrich spricht zu uns. Und ob ich das tue? Ja, hab die Kleine mit links abgeschleppt. Sie haben Frau Strehler auf ihr Zimmer begleitet. Was geschah dann? Ha! Na was wohl? Sie konnte es kaum erwarten. Die Frau war heiß. Richtig heiß. Vater, ich bitte dich. Haben Sie Frau Strehler umgebracht, Friedrich? Tot war sie. Einfach tot. Vater! Kam herein, schrie herum und dann das Messer. Wer kam herein? Nicht mal 2 Drinks hat sie mich gekostet. Hab sie einfach abgeschleppt. Er ist irre, total irre. Ist was? Weshalb schaust du mich so entsetzt an? Friedrich hat uns soeben den Mord geschildert. Du hast die Frau umgebracht, Vater. Wenig später brach meine Klientin in Tränen aus. Ihr Vater folgte ihr solidarisch und schon bald stand die Wohnung halbwegs unter Wasser. Ich riet den beiden, sich nicht von der Stelle zu rühren und besuchte Frau Muckli, die mir Strehlers Adresse gab. Als ich bei ihm eintraf, wurde er gerade von einem Polizisten befragt. Im Namen der Unmoral verdächtigter amerikanischer Präsidenten, Sie sind verhaftet. Was soll das? Ich verreise, muss ein paar Tage weg, um über den Tod meiner Frau hinwegzukommen. Als Polizist mit langjähriger Berufserfahrung kann ich Ihnen versichern, dass Sie einen fairen Prozess kriegen und die Gefängnismahlzeiten weitaus besser sind als Ihr Ruf. Salmonellen haben in der Gefängnisküche keinen Zutritt mehr. Sie haben sich mit Ihrer Frau gestritten, Herr Strehler. Ihre Frau ging in die Bar und Sie folgten ihr. Sie sahen, wie Ihre Frau mit Herrn Lascher zu flirten begann und die beiden sich ein Hotelzimmer mieteten. Es war außer meiner Frau niemand im Hotelzimmer. Ich hörte zwar Geräusche aus der Toilette, aber ich schaute nicht nach. Ich war außer mir vor Wut. Ich finde, Sie haben ein wenig viel eingepackt für die Untersuchungshaft, Herr Strehler. Eine Zahnbürste hätte genügt. Ich gebe gar nichts zu. Ich kann gestehen und widerrufen, so oft ich möchte. Der Polizist verhaftete Herrn Strehler, der in einem Indizienprozess schuldig gesprochen wurde. Herr Lascher wurde zuerst stationär und danach ambulant behandelt und Friedrich mit Medikamenten den Garaus gemacht. Frau Mugli zeigte mir in meinem Büro noch einmal ihre schönen Beine und diesmal klingelte kein Telefon. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das zweite Ich, dritter und letzter Teil. Thank you.